Podshow is pleased to bring you the following killer content direct from the all-new feature-rich podshow.com. Get it. Play it. Dig it. Herzlich willkommen zur Jubiläumsausgabe des blog.über.de Podcast. Ihr hört die 10. Ausgabe. Hallo, ich bin René. Hallihallo, ich bin der Stefan und auch von mir recht herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und René, dabei waren wir ja auch beim Blogspiel vom Deutschlandradio Kultur. Genau so ist es. Dort haben wir einen Ausschnitt aus der 9. Folge eingereicht und dazu haben wir sogar eine Mail erhalten. Erzähl doch mal. Ja, und zwar haben wir eine Mail bekommen. Und die liest sich wie folgt. Liebe Blogger, habe mir teilweise Ihre und teilweise andere Audioblogs angehört. Ich finde die Idee eines Erlebnisblogs recht gut. Was ich bemängle, ist einerseits die technische Umsetzung. Aber da ich jetzt weiß, dass Sie noch am Anfang stehen, kann sich das noch ändern. Zum anderen kommt mir der Humor und die Art der Präsentation so unbedarft und jungfräulich daher, dass ich mich schwer daran gewöhnen kann. Scheinbar gefällt es ja genug Leuten, womit das Ziel eines erfolgreichen Blogs wohl erreicht sein dürfte. Grüße, Benjamin. Ja, und Benjamin ist uns auch aus anderer Stelle bekannt, darauf wirst du nachher nochmal eingehen, ne, Stefan. Ja, genau. Aber erstmal zum Feedback. Also, wir haben keinen Audioblog. Denn ein Audioblog ist ein MP3-Blog, der hauptsächlich aus Tonbeiträgen besteht. Das kann man nochmal bei Wikipedia nachlesen, wir verlinken das auch. Unsere auditiven Ergüsse sind eher als Podcast zu bezeichnen. Also ein Podcast ist laut Wikipedia eine Radio- bzw. oder als Radio- bzw. Fernsehsendung zu verstehen, die nicht zu einer bestimmten Zeit konsumiert werden muss. Ja, also das Wort Podcast ist eine Wortkombination aus iPod und Broadcast. Broadcast heißt senden, ne? Ja, und wenn man es ganz genau nimmt, haben wir einen Blogcast. Ne? Das ist quasi ein Blog, der von einem Podcast Audio zum Blog wird. Richtig. Genau. Ja. Blog. Da wären wir auch schon beim nächsten Punkt. Jetzt wären wir Was mal. Ist ein Blog? Ja, da hat auch Benjamin noch ein bisschen Nachholbedarf anscheinend. Genau. Also ein Blog an sich, das Wort Blog, ist nichts anderes als die Kurzform, wenn man die Wörter Web und Log, also Weblog, zusammensetzt. Und deshalb sagt man Blog. Und unter Blog versteht man nichts anderes als eine Webseite, die in loser zeitlicher Abfolge neue Einträge enthält. Und am besten oder am ehesten kann man einen Blog mit einem Tagebuch vergleichen. Der neueste Eintrag steht immer ganz oben und dann folgen die älteren Beiträge. Dazu gibt es noch die Begriffe Bloggen und Blogger, also die Tätigkeit, und die Schreiberlinge sozusagen, die Personen, die dahinter stecken. Und laut Wikipedia hat man 1997 zum ersten Mal von einem Weblog im Internet gesprochen. Und 1999 taucht zum ersten Mal der Begriff Blog an sich auf. Also ein Blog ist sozusagen nichts anderes als eine Seite im Internet, wo jemand seine Erlebnisse präsentiert, egal in welcher Form. Und von daher, lieber Benjamin, ist es eigentlich nichts Ungewöhnliches, dass wir einen Erlebnisblock haben, weil das kennzeichnet halt einen Block. Das zeichnet einen Block aus. Und in Wikipedia steht auch noch, dass Blocksysteme in der heutigen Zeit einen immer höheren Stellenwert erreichen. Zum Beispiel sind diese auch als Meinungsmacher anerkannt. Und etablierte Zeitungen oder die etablierte Presse greift sogar Themen von Blogs auf, und das können wir aus eigener Erfahrung sagen, denn wir waren auch schon in der Süddeutschen Zeitung zum Beispiel. Ja. Nachdem wir über Angela Merkel berichtet haben. Und wir haben ja bei uns auch zwei Blogger dabei, die schon lange vor dieser großen Blogwelle gebloggt haben. Genau. Du hast da mehr. Sagst du uns die? Ich weiß nur, dass es Maite und Micha sind. Bei Micha weiß ich es, weil er uns das damals mal vorgestellt hatte, dass er halt schon Tagebuch im Internet seit längerer Zeit schreibt. Und von Maite hast du mir das erzählt. Richtig, Maite hat mir neulich mal verraten, dass sie im Prinzip auch sowas mal gemacht hat. Da war ich ein bisschen überrascht, weil ich dachte, bei uns im Blog war quasi ihre Premiere, was das Schreiben im Blog angeht. Warte mal, Stefan, ich muss dich ganz kurz unterbrechen. Wir müssen uns mal ganz kurz von unseren Deutschlandradio-Zuhörern verabschieden. Und wenn ihr den Rest hören wollt, dann unter blog.juber.de. Ja, also. So, dann kannst du weitermachen. Ja, mache ich jetzt auch. Maite war mal stehen. Genau, ja, sie hat dort, wie gesagt, ein paar Sachen berichtet. Ist schon ein bisschen her. Und ja, wird, glaube ich, auch nicht mehr gepflegt, wenn ich das richtig gesehen habe. Kann man das verlinken? Ist da was zu sehen? Oder wollen wir da mit Maite nochmal reden? Ja, da können wir gerne nochmal mit ihr reden. Gut, dann schaut in die Shownotes, genau. Wenn es in den Shownotes steht, genau. Vielleicht gibt es da demnächst mal einen steinalten Blog von Maite zu sehen. Na, ey, die bringt mich um, wenn sie das hört. So. Dann hatte der Benjamin ja auch noch geschrieben, dass unser Humor ein bisschen jungfräulich und unbedarft ist. Und ja, wir sind unlustig. Na, hat er nicht gesagt. Jungfräulich hat er gesagt. Und ich, wir haben normalerweise auch den Peter dafür, ne, der Witze erzählt. Aber der kann heute nicht. Der kann heute leider nicht. Also müssen wir es einfach nochmal selber versuchen. Hast du was auf Lager? Also ich bin ja ein schlechter Witzeerzähler, wie bekannt ist. Wir hatten das ja mal in einer anderen Blockers-Folge. Ja, ich kann keine Witze erzählen. Du hast keinen Witz auf Lager? Mir fällt spontan als Kurt Krömer-Fan einer ein, den er in sein DVD-Programm Na, du alte Kackpratze gebracht hat. So, das war mal kostenlose Werbung für Kurt Krömer. Ich stehe dazu. So, und jetzt der Witz dazu noch. Den soll ich jetzt wirklich erzählen? Erzähl doch nur die Pointe. Erzähl mal einfach. Soll ich nur die Pointe erzählen? Nein, pass auf, dann erzähl ich mal einen. Also, den von Kurt Krömer, den kann man sich ja in dem Programm, dann nehmen wir auch nicht so viel aus dem Programm vorweg, nachher kriegen wir noch Probleme und Ärger. Ich habe aber auch einen, der auch, also dein Witz hätte ja mit einem Tier zu tun, mit einer Schnecke. Jetzt müsste es bei einigen Leuten klingeln. Ich habe einen mit einem Frosch. Also, hör zu. Musst du immer so eine Franzosenwitze bringen? Wie war das mit dem französischen, habe ich doch neulich das gehört? Da sagt eine Mädel, sie möchte einen Austauschschüler und dann bleibt nur noch ein Franzose übrig und dann sagt er, nee, den nehmen wir nicht, sonst ist nachher der Froschteich der R. Egal. Ja, und da wir schon bei Kurt Krömer waren, sind wir jetzt bei Paul Panzer angelangt. Wieso? Darf ich noch meinen Witz noch erzählen? Ja. Ach, richtig, Paul Panzer war es. Ja, richtig. Richtig. Richtig. So, aber jetzt kommt mein Witz, ja. Also, okay. Ist ein Froschwitz. Ich erzähle einfach. Auf dem Weg zur Arbeit springt ein Programmierer einem Frosch entgegen. Ich bin eine verzauberte Prinzessin, küss mich. Der Frosch wird in die Jackentasche gesteckt. In der Mittagspause quakt es wieder. Bitte, bitte küss mich, ich bin eine verzauberte Prinzessin. Keine Reaktion vom Programmierer. Als er abends in die Kneipe den Frosch vorführt, wird der Programmierer gefragt, warum er denn den bettelnden Frosch nicht erhört und küsst. Darauf sagt er, für eine Freundin habe ich keine Zeit, aber einen sprechenden Frosch finde ich echt cool. Ja, so. Jetzt wissen bestimmt einige, dass im Blog ein paar Programmierer sitzen. Ja. Okay, das war jetzt mit Tieren. Ich habe noch was mit Tieren entdeckt. Echt? Ja, aber bevor ich dazu komme, erstmal zu einem weiteren Feedback zu unserer letzten Sendung und ganz speziell zu dem autogenen Training. Und zwar hatten wir einen Kommentar und da stand folgendes, ich lese es mal eben mal vor. Autogenes Training, für manche Leute mag das wirklich eine gute Sache sein, vor allem wenn man nicht genau weiß, wohin mit seinem Geld. Ein kostenloser Tipp von mir, nehmt euch ein Kissen und reagiert euch daran ab. Das hat folgende Vorteile. Erstens, ein Kissen gibt es in jeder Wohnung mit Schlafmöglichkeit. Zweitens, da schon vorhanden, keine Anschaffungskosten. Drittens, man verletzt weder sich selber noch andere. Meine Empfehlung, habt immer ein Kopfkissen dabei. Für Hausstauballergiker, Dauern sind kontraproduktiv. Grüße, Ösches vom Testbild TV. Ja, und Testbild TV habe ich mir mal angeschaut. Und zwar ist das ein Podcast. Und zwar um genau zu meinem Videopodcast. Und den macht er zusammen mit zwei Freunden. Ja. Und die zwei Freunde sind, glaube ich, ein Hund und ein Elefant, wenn ich das richtig gesehen habe. Hauptsache Freunde. Könnte man so sagen. Man muss sich das einfach mal anschauen. Der Ösches, der übrigens von seiner Freundin Ösches genannt wird, weil sie sich seinen richtigen Namen nicht merken kann, macht mit Tierkasperlepuppen Nachrichten und andere Fernsehsendungen. Und aktuell ist jetzt gerade eine Sendung, die heißt Puppety, lehnt sich ein bisschen an Jeopardy an und dort spielen halt ein Hund, ein Elefant und ein Wolf. Ja, ich denke, wir werden das auf jeden Fall in den Shownotes verlinken und ja, guckt euch das einfach mal an, ist recht lustig. Wolltest du noch was zu dem Feedback sagen? Das Feedback, achso, ja, das habe ich im Blog schon, also ja, da hat auch noch der Bernd Franzen, dieser autogene Training Kursleiter, Auto, ja genau, mir fehlte das Wort. Der autogene Trainer. Der autogene Trainer hat auch noch darauf reagiert. Guckt euch das im Blog an. Ja, wir verlinken auch nochmal den Beitrag in den Shownotes, damit ihr es schneller findet. Ja, soll ich jetzt weitermachen? Nee, das war jetzt die Pause für Applaus. Ach so. Ja, mach mal weiter. Ist ja denn schon zu Ende, der Applaus? Der ist schon zu Ende, mach mal weiter. Okay, war nur ein kurzer Applaus. Ja, an dieser Stelle, wie immer, die Kontaktmöglichkeiten. Wie nehmt ihr Kontakt mit uns auf, falls ihr nicht schlafen könnt und denkt, Mensch, wie können wir denn blog.über.de erreichen? Ganz einfach, ihr geht einfach auf unsere Seite oder ihr schreibt uns eine Mail an blog@über.de oder ihr nutzt das Kontaktformular, wie es zum Beispiel der Benjamin gemacht hat im Blog, oder ihr nutzt die Kommentarfunktion unter jedem Beitrag. Alternativ, wenn ihr euer Telefon zur Hand habt oder euren Rechner, könnt ihr anrufen unter Berlin 030 202 36803 und, wie wir schon in der letzten Folge berichtet haben, sogar kostenlos könnt ihr das jetzt tun. Ja. Ja, René, was sagst du nur? Wir haben mittlerweile schon die 10. Ausgabe. Ja. Ein kleines ist Jubiläum, was, ja. Oder? Ein kleines Jubiläum. Eben. Das ist doch mal ein Tusch wert, oder? Ich hab keinen Tusch da. Da lassen wir uns das einfallen. Ja, also wie gesagt. Da hätten wir. Ich wüsste, wo wir Tusch herbekommen. Ich kenne einen Ort im Internet. Da wimmelt es von Klangkünstlern. Nein, echt? Ja. Da könnten wir uns einen Tusch besorgen. Na, dann müssen wir doch mal gucken, ob wir da was arrangieren können. Ja, aber wir waren stehen geblieben bei der Jubiläumssendung. Den Blog, den gibt es seit 6. März. Das ist quasi die Geburtsstunde vom blog.über.de. Und ja, nachdem das so angelaufen ist, haben wir seit dem 1. August auch begleitend einen Blogcast. Das ist quasi eine Art Radiosendung, ja, ihr hört's was ja selber. Euch ein gewisses Unterhaltungsprogramm bieten soll für eure Wohnstuben, PCs und MP3-Player. Und ja, ihr hört's ja gerade, genau. Und ja, an der Stelle wollten wir uns mal recht herzlich bedanken, ja, vielen, für vielen eure Dank. Treue. Weil wer hätte gedacht, dass wir 10 Folgen schaffen? Und ja, die Zeit rennt, merkt man. 1. August bis heute sind auch schon über 4 Monate. Ja, und ich denke, fast. Wir haben jetzt 4 Monate getestet und wir werden weitermachen. Genau, es kann nur besser werden. Ja, und dadurch, dass uns der Benjamin ja einige Tipps gegeben hat, dass wir können noch ein bisschen an der Technik feilen, wir können auch an unserer Jungfräulichkeit arbeiten. Wir sind halt keine Profis und das zeichnet ja auch einen Blog aus, ne? Es ist halt, genau. Es sind Menschen wie du und ich, Benjamin. Wir sind genau wie richtig. Du. Wir haben es nicht auch drauf. Nur mit Wasser. Ja. Genau, aber Benjamin war schon ein gutes Stichwort, denn er hat ja auch im Blogspiel sein Feedback abgegeben. Und an dieser Stelle wollen wir nochmal kurz drauf eingehen, auf das Blogspiel. Ja, was soll man dazu sagen, René? Wir wollten doch eigentlich nur unseren 5-minütigen Beitrag zur Wahl stellen. Ja, weil es ist ja, das Thema der Sendung war ja Blogs und Podcasts, ne? Und da, genau. Das passt ja wie Arsch auf Eimer bei uns. So kann man sagen, ne? Und ich meine, wir haben ja nichts anderes gemacht, als unsere Leser darüber informiert und einfach gesagt, wie wär's, stimmt doch für uns, da wären wir euch sehr dankbar. Aber anscheinend hat es einigen Blogspielteilnehmern gar nicht gepasst. Und ja. Ich kann dir auch sagen, welche. Das war schon. Das war schon erstaunlich, denn innerhalb von 24 Stunden hatten wir fast die gleiche Stimmenanzahl, wofür andere fast eine ganze Woche gebraucht haben. Ja, und das waren noch die Leute, die so ein bisschen angesäuert waren. Genau. Ja, am Ende haben wir aber Platz 2 belegt und vielen Dank für eure Teilnahme am Voting dafür. Und es ist für uns natürlich keine Niederlage, sondern ist trotzdem Erfolg. Natürlich. Denn, wie schon gesagt, wir hatten halt nur einen Tag zur Verfügung, standen nur einen Tag zur Abstimmung. Und dann so ein Ergebnis kann man nur Hut absagen, denke ich. Ja, und mittlerweile ist es ja so, also wir werden unseren Podcast gelegentlich wieder da zur Verfügung stellen. Auch diese Ausgabe wird ab Montag beim Blockspiel sein. Aber das Blockspiel hat sich so geändert, dass es nicht mehr möglich ist zu voten, wenn man kein Mitglied ist. Jetzt ist es natürlich totaler Blödsinn, sich als Mitglied anzumelden, nur um da voten zu können. Und wir stellen es einfach rein und mal gucken, ob wir auch ohne eure Unterstützung ein Stück nach vorne kommen. Genau, aber ich habe noch die besten Zitate aus den Kommentaren gesammelt. Na denn, lass mal hören. Okay, eins ist, verstehe ich nicht, spielt ihr mit gezinkten Karten, Jungs? Da merkt man schon, wie die Stimmung war. Ja. Ne? Und ja, lustig fand ich auch, Leute, es ist euer gutes Recht, auf eurer Page ganz groß zu plakatieren, wir wollen ins Deutschlandradio etc. Aber zerstört das nicht irgendwie den Sinn des Blockspiels? Überhaupt nicht, oder? Nee, an der Bushaltestelle, wo wir das Plakat aufgehangen haben, hat sich auch keiner beschwert. Ja. Und den Fernsehwerbespot, den wir geschaltet haben. Ja, ist natürlich Quatsch. Na. Also wir haben natürlich nicht plakativ hier. Wir haben halt einfach nur um eure Unterstützung gebeten und ihr habt auch nichts falsch gemacht. Also ihr braucht auch kein schlechtes Gewissen haben. Und ich denke mal, es waren nicht ausschließlich Leser unseres Blogs, die da gewotet haben, weil ich glaube, ganz so viele Leser haben wir dann auch nicht, dass wir so einen raketenmäßigen Start dahin gelegt haben. So ist es. Und ja, der Benjamin hat auch kommentiert. Er hat zum Beispiel gesagt, für die Zukunft weiß er, blog.juba.de meiden. Hat er ja auch gemacht. Ja. Danke fürs Feedback. Genau. Danke für den Besuch und fürs Feedback. Ja. Und René, also ich bin wirklich froh, dass das Deutschlandradio immer sagt, dass reine Musikstücke nicht erlaubt sind. Nein. Bei diesem Wettbewerb. Ja, ich habe auch noch kein Musikstück da gehört. Also, ganz ehrlich, ich auch nicht. Das kann man nicht als Musik bezeichnen. Es nennt sich ja auch ganz anders, ne? Klangkunst. Ja, Klangkunst. Aber für mich ist es dasselbe wie Musik. Und, Stefan? Musik ist doch auch Klangkunst. Ja, aber Klangkunst ist erfolgreicher als Musik, denn es ist schon der zweite. Also letzte Woche hat ein Stück Klangkunst gewonnen. Das war ja gegen uns. Und diese Woche hat auch wieder so etwas, also so eine Audio-Collage, was ich mal auch als Klangkunst bezeichnen möchte. Und wenn die Sache so erfolgreich ist, denke ich, sollten wir das können wir auch mitmachen, genau. Und hast du denn irgendein Geräusch? Na, pass auf. Ich kann gleich mal was machen. Ihr könnt uns natürlich auch Klangkunst zuschicken. Nachher nennen wir nochmal die Feedback-Möglichkeiten. Und wir werden dann die Klangkunstwerke zusammenschneiden und beim Blockspiel anmelden. Und dann dürfte ja das sollte ja dann laufen wie am Schnürchen, ne? Weil Klangkunst kommt beim Blockspiel ja sehr gut an. Und da haben wir schon gewonnen. Und hier mal so ein paar Impressionen, was man machen könnte. Zum Beispiel, nicht sagen, was es ist. Das ist der Befreiungsgong. Das hört sich ein bisschen an. Passt ja zum Autogen-Training. Ja, weißt du, woran mich das erinnert? Kinder, nee. Die Musik erklingt. Ja. Also wenn ihr sowas oder ähnliches habt, Stefan, hast du auch was auf Lager? Ja, also ich habe mir hier ein paar Utensilien, also wenn man die zusammenmischt, ergibt es bestimmt einen guten Sound. Warte mal, eins ist das hier. Ui, der kam hinten raus. Oh. Oder der hier. Ja, warte mal, da mache ich noch ein bisschen. Ja. Ich glaube, das wird ein Nummer 1 Hit. Ja, für alle, die jetzt erst reingeschalten haben, ihr seid hier beim Beschäftigungstrainingsblock. Wie nennt man Beschäftigungstherapie? Ja, quasi. Ja. Wir sind nicht bekloppt. Nein. Wir machen hier nur den Blogcast von blog.über.de. Ja, mit Klangkunst. Das ist unser Shop. Okay. Ja, also wie gesagt, schickt uns. Also wie gesagt. Immer her damit. Ja, genau. Ja, macht Geräusche, aber. Hab ich gerade dasselbe gesagt? Ja. Oh, Finger. Jetzt dürfen wir bis Montag nicht reden. Ja, nee, ich wollte sagen, er schickt uns das zu. Und ganz wichtig ist, kein Musikinstrument verwenden. Also wer Musikinstrument verwendet, wird disqualifiziert. Klangkunst macht man nur mit seinen Mitmenschen. Und Gegenständen, genau, die man so findet. Ja. Ja. Also guckt, was er früh in der U-Bahn, S-Bahn, im Bus alles findet, ja, wo man gegenhauen kann. Was Geräusche macht. Genau. So. Aber lass den Bus ganz. Ja, und da haben wir ein Geräusch, haben wir ja verpasst aufzunehmen. Und zwar waren wir bei Julias Großeltern DSL installiert. Oh ja. Also wir heißt, du hast installiert und ich habe mir das aus der Entfernung angeguckt. Und vorher gab es Kaffee. Und mit lecker Kuchen. Mit lecker Kuchen. Und übrigens nochmal vielen Dank für das leckere Abendbrot. Ich werde es ausrichten. Es war viel zu viel. Obwohl, jetzt wo sie DSL haben, können sie sich die Sendung ja auch anhören. Ja. Und auf jeden Fall hatte ich eine Teetasse in der Hand. Und ich unterhielt mich mit Stefan und auf einmal kam kräftig Klangkunst und zwar. Also ich hab's jetzt leider, ich kann es nicht nachmachen. So klang's nicht. Ich will's nicht unbedingt nachmachen. Und zwar fiel mir die Tasse aus der Hand auf den Glastisch. Und das Komische war, ich hatte den Tassenhenkel noch in der Hand. Also es ist wirklich nur die Tasse vom Henkel abgefallen. Die war nämlich geklebt. Ja, ist nichts passiert. Der Glastisch ist immer noch der Glastisch. Ja, war sehr aufregend. Ja, ich könnte immer noch lachen jetzt. Ja. Egal. Aber ich habe mich echt erschrocken, muss ich sagen. Ich fand es sehr verwunderlich, weil, wie gesagt, ich hörte es klirren und hatte die Tasse ja noch in der Hand, nur dass er ein Stück leichter war, und zwar um ein ganzes Stück Tasse. Ja. Wovon ich aber sehr beeindruckt war, war die DSL-Geschichte, die du mitgebracht hast, über Stromnetz. Also LAN, es, genau, ist eine LAN über Strom. Habe ich auch einen Beitrag zugeschrieben. Fand ich sehr, sehr interessant und ich spiele mit dem Gedanken, als Alternative für 200 Meter Kabel dann doch sowas zu verwenden. So eine große Wohnung hast du, das glaube ich jetzt aber nicht. Nein, nee, ich würde das Kabel ja an Schlaufen legen, damit man nicht stolpert. Ja. Nee, auf jeden Fall ist wirklich ist eine gute Idee. Wir verlinken das nochmal im Blog und da ist auch ein Bild dazu, wie das ungefähr aussieht, dieses Teil. Oder diese Teile, ja. Ja, also muss ich wirklich sagen, das ist eine sehr innovative Technik und ja, gibt keinen Kabelsalat. Hast du eigentlich eine Überleitung zum nächsten Thema? Wenn nicht, habe ich eine. Ja, wenn du das falsch ansteckst, dann wird es dunkel bei dir. Nee, okay, dann pass auf, meine Überleitung wäre... Die ist besser bestimmt. Wenn ich da gewesen wäre, wo Maite war... Dann hätte ich mich noch mehr gewundert, weil ich dann gar nicht gewusst hätte, was passiert ist. Weil die Tasse hatte ich ja noch in der Hand. Und ich habe ja nur mit meinen Augen gesehen, dass die Tasse auf den Tisch gefallen ist. Aus der Sicht hast du recht. Also warum ist mir diese Überleitung nicht eingefallen? Ja, dann machen wir weiter. Da muss ich mal drüber nachdenken. Ja, aber wie du schon sagst, Maite war wieder unterwegs. Maite on Tour sozusagen. Und was heißt wieder? Sie ist ja ständig auf Achse, wie ich das so mitkriege. Und diesmal war sie... Was steht hier? Diesmal war sie unsichtbar? Ach nee, sie war in der Unsichtbar. So soll das heißen. Ja. Ach, die heißt Unsichtbar? Und die die Unsichtbar. Na gut, dass wir drüber reden. Na, man muss über alles reden. Ja, für alle, die nicht wissen, was die Unsichtbar ist, das ist ein Dunkelrestaurant. Und Dunkelrestaurants haben wir jetzt ja auch in der Firma mal gehabt, das Thema. Freuen sich immer höherer Beliebtheit zurzeit anscheinend. Maite berichtet dort, dass man super freundlich und nett empfangen wird. Und ja, muss sich, bevor es losgeht, für eine Menürichtung entscheiden. Also Rind, Fleisch, Geflügel oder vegetarisch. Und anschließend muss man sich, hört, hört, liebe Kinder, die Hände gründlich waschen. Ja. Denn wie es halt so im Dunkelrestaurant ist, man sieht halt nicht, was man isst. Ja, und dann anschließend wird quasi das Licht ausgeknipst. Und dann leuchten die Hände so doll durch das Waschen, dass man dann was sieht, oder wie? Nee. Ich glaube, es hat hygienische Gründe. Aber wieso muss ich mir im Dunkelrestaurant die Hände waschen und in einem anderen nicht? Tja, das wäre auch mal eine Innovation. Maite hat doch geschrieben, nein, aber warum. Wie gesagt. Maite hat doch gesagt, weil man nachher, wenn einem das Besteck runterfällt, mit den Fingern isst auf dem Teller. Da sollte das habe ich anders verstanden. Weil wenn dir so ein Missgeschick passiert... Dann rufst du einfach nach deinem Kellner. Der kommt sofort und hilft. Der sollte das ja gehört haben, wenn dir was runterfällt. Weil die Kellner sind ja blind. Und Blinde hören ja bekanntlich besser. Das ist auch erstaunlich. Ja, da sind die Sinne besser ausgeprägt. Der sagt dann, wenn der hört das nur klirren und sagt, an Tisch 12, Ihnen ist gerade der Löffel links runtergefallen, der kleine Esslöffel. Verstehst du nicht, ne? Ja, aber wie meinte, doch. Das ist ganz schön gemein. Nein. Wie Maite schreibt, bevor es losgeht, lernt man ja den Kellner kennen. Oder die Kellnerin. Ja, und da war ich 5, da bin ich vom Baum gefallen, da war ich 8. Nein. Du weißt ganz genau, wie ich das meine. Ja. Und zwar, dass du eben im Prinzip dann, wenn es dunkel ist. Ich kann nicht mehr. Ja, oh Mann. Dass wenn es dunkel ist, dass man den Kellner dann zum Tisch rufen kann. So sieht's aus. Der rechnet aber auch, wenn man den Namen weiß. Dann muss man den nicht erst groß kennenlernen. Ja. Du kannst einem wirklich die Worte im Mund verdrehen. Es ist schlimm mit dir. Ja. Ne? Gut. Ja, auf jeden Fall bleibt zusammenfassend zu sagen, für Maite und ihren Freund gab es ein leckeres Drei-Gänge-Menü. Und das Ganze hatte natürlich auch seinen Preis. Aber trotzdem denke ich, ist sowas mal ein einmaliges Erlebnis. Ja, da war ich auch entsetzt und, bei dem Preis. Ja, aber es ist halt, ist es eigentlich Erlebnisgastronomie? Nee. Weiß ich nicht. Aber, also die Idee finde ich auch nicht schlecht. Man kann es ja mal zu Hause probieren. Also ich finde es wirklich nicht schlecht, mal so völlig im Dunkeln zu essen. Außerdem ist man da gewappnet auf diese Vorfälle, wenn mal wieder irgendwo ein Kreuzfahrtschiff durchfährt, dann, und der Strom gekappt ist. Ach stimmt. Dann ist man doch gleich gewappnet. Ist man geübt. Ja, lässt man sich nichts anmerken. Nein, aber besonders gestaunt habe ich, was mir garantiert nicht so gegangen wäre, dass Maite sich weder bekleckert noch verbrüht hat. Hm. Wer weiß, wie ich da rausgekommen wäre. Ja, leider kann man ja da nicht filmen, wenn es so dunkel ist. Wäre wirklich lustig. Naja, also ich muss dazu sagen, Maite hat ja auch ein Foto gemacht. Und wer also unbedingt mal ein aktuelles Foto von Maite wieder sehen möchte, oder wer einfach mal sehen möchte, wie so ein Dunkelrestaurant von innen aussieht, einfach Beitrag 963 aufrufen. Stimmt, das ist ja, danke Maite, richtig. Für diesen Bericht. Hast du auch gesehen, ne? Ja. Maite hat ihr schickes Abendkleid an. Gut, und jetzt lauschen wir mal kurz an, richtig? Happy birthday to you. Are you happy? Happy! Ja, wie das Lied schon zeigt, oder vermuten lässt, sind die Geburtstagskinder jetzt dran. Ja, wer hatte denn Geburtstag oder wer hatte denn noch Geburtstag? So, Geburtstag hatte der Marco und zwar am 20.11. Marco ist, wer ihn sich nicht erinnert, derjenige, der mir in welcher Ausgabe, in welcher Folge dieses Geburtstagssternchen eingesungen hat. Marco und Ines. Genau, waren das, ne? Einfach nochmal anhören hier von 1 bis 10 durchhören. Ja, also herzlichen Glückwunsch Marco, nachträglich. Happy Birthday. Dann hatte Geburtstag Sven am 22. November. Auch dir alles Gute nochmal nachträglich. Der Sven aus der Firma. Genau. Und nicht der geile Sven von Harald Schmidt, ne? Nein. Doch, obwohl es ist unser geiler Sven. Da sagst du jetzt ja nichts zu, wa? Nee, bin ich sprachlos. Okay. Auf jeden Fall fehlt noch einer. Ja. Sag du. Und zwar der Freund von einer unserer Bloggerinnen. Steffen. Und zwar der Steffen. Herzlichen Glückwunsch. Den ihr zum... Genau, den könnt ihr auch sehen, wenn ihr nochmal auf den Bericht vom Blogger treffen klickt. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Steffen. Wann hatte der Geburtstag? Ja. Er hatte Geburtstag. Wann? Anfang November. Anfang November. Hätte man ja zuerst nennen sollen. Egal. Ja, ich hoffe, du bist nicht sauer, Steffen. Nö. Also herzlichen Glückwunsch an euch dreien und ja, wenn ihr auch jemanden habt, den ihr unbedingt gratulieren möchtet, dann könnt ihr das tun. Unsere Kontaktmöglichkeiten an dieser Stelle nochmal, eine E-Mail schreiben an blog@juba.de. Ihr könnt auch das Kontaktformular im Blog oder die Kommentare jedes Beitrags benutzen oder ihr ruft an kostenlos auf der Mailbox unter Berlin 030 202 36803. Bei Geburtstagsgrüßen ist natürlich die Mailbox am idealsten. Und kostenlos natürlich nur über die Mailbox, nicht wenn ihr anruft. Nicht, dass wir jetzt hier nach irgendwelche Telefonrechnungen bezahlen sollen, sondern wenn ihr über den Blog geht. Ne? Über das Kontaktformular am besten. Ja, da ist der Link. Da ist der Link zum kostenlosen Telefonieren. Von, ich glaube, 8 bis 22 Uhr habt ihr die Möglichkeit, kostenlos zu telefonieren. Ja, und genau. Dann sagen wir auch nochmal Danke an GoYellow für diese Möglichkeit. Für diesen Service, genau. Und danke auch an Pocho. Haben wir ja schon lange nicht mehr Danke gesagt für die tolle Musik. Ja, und richtig. Ihr findet die Links zu den Künstlern und wie die Stücke heißen. In den Shownotes. Alles in den Shownotes. Ja, da denke ich, bleibt für unsere 10. Jubiläumsausgabe nichts weiter zu sagen als schön, dass ihr es runtergeladen habt. Genau, wir haben viel gelacht, ich hoffe ihr auch. Und wir freuen uns auf in 2 Wochen. In 2 Wochen. Genau. Richtig. In 2 Wochen sind wir wieder da. Am 3. Advent. Heute ist übrigens der 1. Advent. Ich wollte sagen. Wir machen jetzt eine Kerze an, oder? Genau, wir machen jetzt eine Kerze an und gehen ins Bett. Nee, wir machen jetzt keine Kerze an. Ja, wir machen jetzt. Ja, wir. Ach, lass uns eine Kerze an, machen, ist egal. Genau. Gut. Am 3. Advent sehen wir uns wieder. Hören uns. Und seit der letzten Folge weiß ich, ich soll nicht so lange bei Verabschiedung machen. Ja. Also tschüss. Hörst du drin. Ach, nochmal einen Schluck trinken. Heute gibt's Birnensaft. Uiuiuiui, da bin ich immer gespannt, ey. Stuhl. Stuhl? Stefan? Du hast einen Stuhl verrückt. Ja, du hast einen Stuhl verrückt. Ja, und? Ich dachte, du spielst gerade irgendwas mit mir. Nicht, ne, na klar, das war ein Stuhlgeräusch. Ja, und? Naja, das war dein Geräusch. Stuhl. So, wir haben jetzt schon eine Minute verplempert. Alles klar, dann lass uns mal loslegen. Wir brauchen die Sendezeugs ja nicht durchgehen, ne? Ach, dann machen wir spontan, wie immer. Alles klar. Ja, hallo und herzlich willkommen zur Jubiläumsausgabe des blog.juba.de Podcast. Ihr hört die 10. Ausgabe. Hallo, ich bin René. Ja, und auch ein Hallo von mir. Herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge. Mein Name ist Stefan. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und das machen wir gleich nochmal. Das machen wir gleich nochmal. Wie nah ist denn dein Ohr am Mund? Ich habe ein Headset auf. Das ist das Erstaunliche. Bist du noch da? Ja, ich habe mich gerade gehalten. Ja, mit, wie du hast Besuch? Julia. Nee, ja, richtig. Frauen? Nee, wir haben gerade... Frauenbesuch, ja? Nee, wir haben gerade Besuch. Der Besuch, Zuschauer. Der sitzt hier auf der Couch, Julia arbeitet am Rechner. Ich hier und der Besuch sitzt auf der Couch. Macht euch. Und Leo schläft. Und Leo schläft. Ja. Wir sehen uns auch nur einmal im Jahr. Genau. Ja, aber an so einem wichtigen Abend... Die DVDs liegen da drüben. Alle DVDs liegen auch da. So, also... Meite musst du denken, wir verarschen. Warum? Du machst da Witze über Blinde. Also ich hab doch keinen Witz über Blinden gemacht. Blinde. Na, ich muss ja nochmal anhören. Hey, Blinde. Was hast du gesagt? Ich hab gesagt, Blinde kann gut hören. Da, ja, natürlich. Da fällt irgendwo ein Löffel runter und dann sagt der Herr an Tisch 12, dir ist ein Löffel, der kleine Esslöffel runtergefallen. Ja, unten links liegt der. Unten links, genau. Was ist denn da denn das Löffel? Naja, ich muss mir das mal im Zusammenstück anhören. Da fand ich... Da müssen wir einiges rausbiegen. Get this podcast and more great ones like it on the High Performance Podcast Delivery Network from Podjo and Limelight Networks. I love it.